auch wenn ich gar nicht will. Ich soll tun, was man mir sagt, damit ich meinen Zweck erfüll. Und ich soll aufhören mit den Faxen, weil man sowas doch nicht macht. Junge, werd endlich erwachsen. Aber was ist, wenn ich erwachsen nicht mag? Und ich schreie wie ein Kind. Und ich bleibe wie ich bin. Ich werfe Steine zu dir hin. Und ich schreie, solange ich will. Es ist schon so viel passiert, aber immer noch zu wenig. Vor allem wenn man weiß, am Ende ändert sich nichts. Und bevor ich auch so sinnlos euer Leben lebe, schrei ich auf und durchkreuze eure Pläne. Und ich schreie wie ein Kind. Und ich bleibe wie ich bin. Ich werfe Steine zu euch hin. Und ich schreie so laut ich will. So laut ich will. Fuck.